الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast Anfang September beginnen wir mit einem Interview mit Jürgen Wagner zum INF-Vertrag, dem Vertrag zur Reduktion bzw. Begrenzung der nuklearen Mittelstreckenraketen, der von den USA aufgekündigt wurde. Sprechen mit Jackie über das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Unterlüß bei Celle, das am 1. September begann und bis zum 9. September geht. Als letzten Beitrag informiert uns Alex über das von der grün-schwarzen Regierung Baden-Württembergs in die Diskussion gebrachte neue Polizeigesetz. Jürgen Wagner berichtet uns über den Vertrag zur Begrenzung der Mittelstreckenraketen, dem INF-Vertrag, und der Aufkündigung des Vertrages dieses Jahr und was das bedeutet. Der INF-Vertrag, Intermediate Nuclear Force Treaty, stammt aus dem Jahr 1987. Die Idee dahinter ist, dass damals die Sowjetunion, dann auch später der Rechtsnachfolger Russland und die USA, damit gegenseitig ein Verbot zur Aufstellung von landgestützten Mittelstreckenraketen eingegangen sind. Also die wurden kategorisch damit verboten und mussten auch vernichtet werden. Und da handelt es sich eben um Mittelstreckenraketen in einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer. Die wurden sozusagen darüber komplett eliminiert. Und was jetzt eben passiert ist, ist, dass die USA im Februar 2019 angekündigt hatten, diesen Vertrag austreten zu wollen. Dann setzte eine sechsmonatige Übergangsfrist auch laut Vertrag ein. Und seit 2. August 2019 ist dieser Vertrag jetzt faktisch Geschichte. Und das wird wahrscheinlich eine ganze Reihe von Folgewirkungen im Bereich eines konventionellen oder atomaren Rüstungswettlaufs im Bereich der konventionellen Raketen nach sich ziehen. Dieser Vertrag bezog sich insbesondere auf Raketen, die in der BRD und insgesamt in Europa stationiert werden sollten. Der ursprüngliche Blickwinkel war tatsächlich auf Europa gerichtet, dass es da nicht zu einem Wettrüsten nochmal in diesem Bereich kommt, nachdem es ja in den 80er Jahren über die Nachrüstung, NATO-Doppelbeschlüsse etc. auch Riesenauseinandersetzungen gab. Aber der ursprüngliche Vertrag hat sich eigentlich auf ein weltweites Verbot bezogen. Und das ist genau ein Grund, warum von US-amerikanischer Seite eigentlich dieser Vertrag auch zunehmend als lästig und hinderlich empfunden wurde. Vielleicht ganz kurz nochmal, was ist denn überhaupt passiert? Im Prinzip haben sich beide Seiten, Russland und die USA, vorgeworfen, den Vertrag zu verletzen. Von russischer Seite wurde gesagt, die Einrichtungen, die die USA im Rahmen der NATO-Raketenabwehr in Osteuropa betreibt, in Polen und in Rumänien vor allem, würden den INF-Vertrag verletzen, weil die in Anführungszeichen Abwehrraketen, die dort stationiert sind, mit einem einfachen Software-Update in offensive Raketen umfunktioniert werden könnten, die eine Reichweite über 500 Kilometer hätten. Das hat Russland als eine Vertragsverletzung gewertet. Das wird auch von Experten bestätigt, dass das vollkommen recht problemlos gehen würde für die USA. Und die USA haben sich aber meines Wissens auch geweigert, hier irgendwelche Versicherungen zu geben, dass dem nicht geschieht. Das war sozusagen die russische Seite. Ab wann wurden diese Raketen im ehemaligen Ostblock im Endeffekt stationiert? Die Raketenabwehrteile wurden aufgebaut etwa ab 2012. Ich glaube glaube, die rumänischen Kisten wurden 2016 jetzt abschließend gestellt. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, die noch relativ frisch ist. Umgekehrt haben die USA Russland vorgeworfen, dass sie einen Marschflugkörper namens 9M729, NATO nennt den SSC-8, illegaler oder vertragsverletzenderweise installiert hätten. Die NATO und die USA behaupten, dieser Marschflugkörper hätte eine Reichweite von 2500 Kilometer. Russland argumentiert dagegen, er hätte eine Reichweite von 480 Kilometer, also eine relativ große Spannbreite. 480 Kilometer wäre noch vertragskonform gewesen. Jetzt war es dann aber so, dass Russland angeboten hat, den USA, sie könnten vor Ort Inspektionen vornehmen und diesen in Frage stehenden Marschflugkörper in Augenschein nehmen, um etwaige Unklarheiten auszuräumen. Das wurde aber von den USA schlichtweg abgelehnt. Es wurde einfach gesagt, Russland würde diesen Vertrag verletzen, obwohl es zuhauf Aussagen von Fachleuten gibt, dass so eine Diskrepanz zwischen 480 Kilometer und 2500 wäre auf jeden Fall mit vor Ort Inspektionen zu klären gewesen. Das deutet auch alles so ein bisschen darauf hin, dass die USA auf jeden Fall diesen Vertrag kündigen wollten, zumal Russland auch noch mal kurz vor Vertragsende angeboten hatte, dass man ein gemeinsames Moratorium jetzt trotzdem mal machen könnte, dass die Stationierung von Mittelstreckenraketen bis auf Weiteres auch ohne Vertrag mal aussetzt. Auch das haben die USA eben nicht annehmen wollen. Das heißt, alles deutet ein Stück weit darauf hin, dass die USA ja wirklich wild entschlossen waren, diesen Vertrag abzutakeln. Und das Interessante ist aber, dass das weniger mit Europa oder Russland zu tun hat, zumindest Einschätzung der meisten Experten, die das beobachtet haben, sondern eher mit China. Wieso sind da gerade diese Entfernungen 500 bis 5500 Kilometer interessant? 500 bis 5500 Kilometer sind sogenannte taktische Systeme, die gedacht sind als Gefechtsfeldwaffen. Das heißt tatsächlich in einer konkreten Auseinandersetzung zwischen Staat X und Y, um zum Beispiel Kommandoeinrichtungen zu zerstören etc. Und die sind vor allem deswegen für die USA in Anführungszeichen so interessant, weil diese landgestützten Mittelstreckenraketen vergleichsweise günstig sind, einfach vom Preis auch her. Und China relativ stark auf diese Waffengattung gesetzt hat, da in Ostasien die militärische Balance damit ein Stück weit zu seinen Gunsten verschieben konnte. Und seit mindestens eigentlich eineinhalb, zwei Jahren wurden die Rufe innerhalb des US-Establishments immer lauter, dass man diesen chinesischen Positionsgewinn in dem Bereich durch die Stationierung eigener Mittelstreckenraketen was entgegensetzen müsse. Und das ist genau das, was dann tatsächlich auch passiert ist. Bis zum INF-Vertrag war das eben verboten. Am 2. August läuft der INF-Vertrag aus und am 3. August kündigt der amerikanische Verteidigungsminister Esper an, dass nun so schnell wie möglich, Zitat, konventionelle Mittelstreckenraketen in Ostasien stationiert würden, mit Blick eben auf China. Umgekehrt dann, oder noch dazu wurde dann jetzt bekannt, dass dieses Jahr auch noch neue Raketentests von Mittelstreckenraketen durch die USA durchgeführt werden sollen. Mitte August fand der erste statt und im Herbst sollen weitere wohl folgen. Das heißt, der erste Augenmerk oder das prioritäre Augenmerk, glaube ich, für die USA, diesen Vertrag zu schreiben, war China. Das heißt aber nicht, dass die EU da, sagen wir mal, ungeschoren rauskommen wird. Diese Aufkündigung des Vertrags wird wahrscheinlich auch für die EU bzw. Europa ziemliche Folgen haben. Du sprachst gerade von konventionellen Raketen. Im Augenblick ist die primäre Stoßrichtung noch auf der Aufrüstung mit konventionellen Raketen. Das hat aber zwei Probleme. Erstens sind die natürlich auch theoretisch dann atomar bestückbar. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass inzwischen die Fortschritte in der Waffentechnik auch so weit sind, dass konventionelle Raketen auch inzwischen sehr, sehr durchschlagskräftig und zielsicher sind und damit auch bestimmte tief sitzende Ziele etc. auch treffen können. Das trifft übrigens genauso jetzt wieder auf die Debatte in Europa zu. Weil interessanterweise haben selbst die USA, aber auch NATO-Vertreter jetzt immer wieder zu Protokoll gegeben, nein, eine Aufrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen würde nicht passieren. Und dann gibt es da natürlich eine Leerstelle, nämlich zu konventionellen Mittelstreckenraketen haben sie bewusst wahrscheinlich nichts gesagt. Das heißt, diese Option lässt man sich ziemlich gezielt, glaube ich, derzeit offen, um eben dann auch in Europa gegen die tatsächliche oder vermeintliche russischen Mittelstreckenraketen dann seinerseits aufrüsten zu können. Das wird gerade auch begleitet, oder die Motivation, glaube ich, vor allem in Europa auf diese konventionellen Mittelstreckenraketen zu setzen, ist, dass vor allem in Deutschland eine Reihe von Entscheidungsträgern tatsächlich Sorge geäußert hatten, dass die Symbolwirkung einer atomaren Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen so stark wäre, dass mit einem Erstarken der Friedensbewegung zu rechnen sei, die man möglichst vermeiden möchte. Und in Deutschland geht es gerade eben auch einher dann eben mit einer ganzen Reihe von Leuten, die gerade durch die Medien gezogen werden, so eine Aufrüstung auch tatsächlich fordern und da eben auch so ein bisschen die mediale Begleitmusik für so eine neue Rüstungsspirale dann auch in Europa liefern. Das ist sozusagen der eine Bereich, der ganz kritisch ist. Der andere Bereich ist, dass es ursprünglich mal eben drei zentrale Verträge zwischen den USA und Russland gab, die ein atomares Wettrüsten wenigstens so halbwegs begrenzen konnten. Das war einmal der Raketenabwehrvertrag, den haben die USA 2001 gekündigt. Dann der INF-Vertrag, der ist eben jetzt ganz frisch Geschichte. Und das eigentliche Kronjuwel dieser Abrüstungsverträge ist im Augenblick der neue START-Vertrag. Das ist ein Vertrag, der die Obergrenzen für strategische Systeme, wie sie heißen, also Langstreckenraketen mit einer Reichweite über 5500 Kilometer, die dann jeweils von russischem und amerikanisches Territorium und umgekehrt erreichen können, der legt da Obergrenzen fest, dass es da eben nicht zu einem uferlosen Wettrüsten kommen kann. Und genau dieser Vertrag, der läuft am 5. Februar 2021 aus. Es ist seit Jahren für die Hardline in den USA ein erklärtes Ziel, sich da von den Obergrenzen freizumachen und gegebenenfalls sehr, sehr schnell wieder die Zahl von Gefechtsköpfen atomarer Art und vor allem atomaren Trägersystem wieder nach oben zu schrauben und Russland da unter Zugzwang zu bringen. Wortführer ist da der nationale Sicherheitsberater John Bolton. Der hat kürzlich eben angegeben, dass er die Aussichten für eine Erneuerung oder Verlängerung dieses neuen START-Vertrags für relativ gering halten würde. Und wenn das dann eintritt, dann würde man im Prinzip am 5. Februar 2021 ohne irgendeine Form von Rüstungsbegrenzungen im Bereich der Atomwaffen dastehen und der Weg wäre endgültig frei für die interessierten Kräfte, vor allem in den USA, in so ein neues atomares Wettrüsten mit Russland auch einzutreten. In Klammer damit auch immer ein Wettrüsten mit China. Und es ist mit relativ sicherer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass wenn das geschehen würde, würde Russland natürlich auch in irgendeiner Form, genauso wie China, nachziehen, seinerseits wieder die Zahl seiner Trägersysteme erhöhen. Also im Prinzip den ganzen Kladderadatsch, den man im Kalten Krieg auch schon mal als Rüstungsspirale hatte, der dann dazu führte, dass man, was weiß ich, wie viele Male die Welt mit den Atomwaffen in die Luft hatte jagen können. Genau in so einer Situation scheinen wir gerade, wenn es wirklich schlecht läuft und es sieht gerade ein bisschen so aus, wieder reinzurasseln. Nach der Musik kommt der zweite Teil des Interviews mit Jürgen Wagner zum aufgekündigten INF-Vertrag. Und wir stellen uns da die Frage, was können wir gegen eine drohende nukleare Rüstungsspirale tun? Unsererseits? Also unsererseits sind natürlich zwei Dinge. Von seitens der Friedensbewegung erstmal die Regierenden in Deutschland adressieren, dass sie ihre Politik ändern. Und von der Bundesregierung wäre natürlich zu hoffen, dass er abseits von Krokodilstränen über die sich am Ende befindende Rüstungskontrolle auch mal ein paar substanzielle Schritte ergreifen würden, die in die richtige Richtung gehen. Da würde mir zuallererst mal einfallen, dass Deutschland endlich den atomaren Verbotsvertrag, den ATT, unterzeichnen sollte. Das hat es bis jetzt immer abgelehnt. Der würde es weitgehend unmöglich machen, dass Deutschland, egal über welchem Umweg, an Atomwaffen gelangt. Die Debatte ist nämlich gerade eben auch wieder relativ stark, dass man entweder über eine Europäisierung der französischen Atomwaffen oder wie auch immer wieder eine Verfügung über einen deutschen Zugriff auf eine Atombombe haben möchte. Und ich glaube, dass es auch für eine Symbolwirkung wichtig wäre, wenn ein Land wie Deutschland solchen Debatten eine komplette Absage erteilen würde und auch endlich Druck machen würde, dass die Atomwaffen der USA im Rahmen der nuklearen Teilhabe endlich aus Deutschland abgezogen werden. Da gab es ja 2010 auch mal einen Bundestagsbeschluss von damals allen im Bundestag vertretenen Parteien, dass das geschehen sollte, aber da will auch die Bundesregierung leider gerade überhaupt nichts davon wissen. Also ich glaube, eine direkte Beeinflussung der USA ist schwierig, aber selber Zeichen setzen, das wäre natürlich der friedenspolitische richtige Weg. Wenn ich mir die Bundesregierung aber gerade so anschaue, dann ist es natürlich auch relativ naheliegend, dass in der jetzigen Konstellation auch mit der Friedensbewegung, die nicht genug Druck darauf entwickelt im Augenblick, so ein Weg auch nicht beschritten wird, leider. Und weshalb sind jetzt Atomwaffen überhaupt wieder interessant? Also sowohl für die EU als auch für USA und Co.? Also in den USA ist die Debatte seit Jahren, geht die in die Richtung, dass man versucht, eine Eskalationsdominanz zu bekommen in Form einer Erstschlagfähigkeit. Das heißt in der Theorie, dass man in der Lage wäre, mit einem großen Schlag den Großteil der russischen atomaren Potenzial zu zerstören und den Rest sozusagen, der womöglich dann übrig bleibt, den man nicht erwischt, mit einer im Aufbau befindlichen Raketenabwehr dann auch noch abfangen zu können. Nicht unbedingt mit dem Ziel, sowas auch dann durchzuführen, sondern mit dem Ziel, wenn es hart auf hart in Verhandlungen kommt oder Konflikten oder etc., damit drohen zu können, mit diesem ultimativen Machtpotenzial, um so insgesamt in Verhandlungen permanent die Oberhoheit zu belangen. Wenn man das eben versucht und sich nicht auf Paritäten einlässt oder sonst was oder gar ganz abrüstet, dann ist es eben so, dass natürlich der eine vorlegt, der andere nachzieht etc. Das ist aber genau das, was die USA beabsichtigen, möglicherweise auch in der Hoffnung, dass Russland dann so viel investiert, dass es sich komplett um Kopf und Kragen selber rüstet. Da gibt es sicherlich verschiedene Motive da drin. Aber aus dem Grund sind die strategischen Atomwaffen sehr interessant. Im Bereich der taktischen Atomwaffen ist es einfach so, dass es sehr, sehr durchschlagskräftige Waffen sind, von denen man sich bei einer konkreten Auseinandersetzung, zum Beispiel in Osteuropa, einen militärtaktischen Vorteil dann verspricht, wenn man die Möglichkeit hat, die wirklich einzusetzen. Deswegen arbeiten die USA jetzt auch seit einiger Zeit an sogenannten Mini-Atomwaffen, die, so heißt es zumindest, mit einem geringeren nuklearen Fallout belastet wären und deswegen in Anführungszeichen besser einsetzbar seien. Also wir bewegen uns tatsächlich wieder in so eine Denkbarkeit von nuklearer Kriegsführung hin, die natürlich ein relativ großes Eskalationspotenzial hat. Und die EU spielt da mit im Endeffekt, mit der Diskussion über eine europäische Atombombe? Ja, das sind erstmal zwei Sachen. Erstmal haben wir natürlich mit Großbritannien und Frankreich zwei Atommächte, die in der EU sind. Großbritannien im Augenblick ja auch noch. Die selber natürlich ein riesiges Interesse haben, dass der Status und der Wert der Atomwaffen bestehen bleibt. Das Problem ist natürlich, dass eigentlich diese Atommächte der EU permanent den atomaren Nichtverbreitungsvertrag oder nuklearen Nichtverbreitungsvertrag verletzen, der nämlich im Austausch, dass die Unterzeichnerländer, die über keine Atomwaffen verfügen, dafür die Zusage bekamen von den Atomwaffenländern, dass sie Schritt für Schritt auf Null abrüsten. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht geschehen. Deswegen übt es natürlich unglaublichen Druck aus auf die Begehrlichkeiten anderer Länder oder mehr und mehr Ländern, sich ebenfalls Atomwaffen zu verschaffen. Und sind weder Großbritannien, Frankreich noch Deutschland in irgendeiner Weise hilfreich, weil sie die Versuche, zum Beispiel über diesen Atomwaffenverbotsvertrag wirklich eine weltweite Ächtung hinzubekommen, die werden maximal torpediert, weil natürlich Atomwaffen als eines der wesentlichen Machtpfründe für ein Land im internationalen System gilt und man über die verfügen will oder weiter verfügen will im Falle Großbritanniens und Frankreichs und im Falle von Deutschlands irgendwie über welchen Umweg auch immer versuchen möchte, daran zu kommen. Wozu braucht Mensch überhaupt Atombomben? Naja, wenn du der Auffassung bist, dass du in einem militärisch unterfütterten Machtkampf mit anderen Staaten dich befindest sind Atombomben nun mal da die wirkmächtigste oder wohl das wirkmächtigste Mittel, das es dir ermöglichen kann, ja, militärisch die Oberhoheit zu erlangen. Und wenn ich das potenziell kann, habe ich natürlich ein Drohpotenzial, Ländern im Prinzip auch zu bescheiden, dass sie sich in bestimmten anderen Konflikten den eigenen Interessen entlanghangen sollten. Da es kein Interesse gibt, auch sich insgesamt sozusagen auf ein Null von Atomwaffen oder sonst was runterzubewegen, ist das eben, glaube ich, die Motivation, die dahinter steht. Schlicht und ergreifend natürlich in einer kapitalistischen Konkurrenzsituation von verschiedenen Staaten ist Atomwaffen eines der wichtigsten Elemente, die eigenen ökonomischen, strategischen, machtpolitischen Interessen mit einem militärischen Machtfaktor zu versehen und Nachdruck zu verleihen. Das ist wahrscheinlich die wesentliche Ursache, warum es diese Waffen gibt, warum sie leider auch im Augenblick eben nicht aus der Welt geschafft werden. Weil eigentlich dürften Menschen nur denken, sowas darf nicht eingesetzt werden, ne? Da ist immer leider irgendwie eine Ecke weg. Die Führbarkeit von Atomkriegen ist inzwischen wieder vor allem im US-amerikanischen strategischen Denken angekommen. Nicht, dass sozusagen die gesicherte gegenseitige Vernichtung das Nonplusultra friedenspolitischer Stabilität gewesen sei, aber es ist ein großer Unterschied, ob man sich da sozusagen erstmal gegenseitig in Geiselhaft nimmt oder ob man aktiv den Einsatz solcher Waffen plant. Und gerade eben geht die Einsatzplanung auf so eine aktive Verwendung von Atomwaffen hin, die früher ein wichtiger Bestandteil in der US-Strategieplanung war und es jetzt eben auch wieder wird. Und das wirkt sich halt extrem destabilisierend aus, weil die Gegenseite dann zum Beispiel Maßnahmen ergreift, wie Reaktionszeiten zu verkürzen, damit man im gegnerischen Erstschlag zuvorkommt. Lauter solche Dinge, die die Gefahr allein auch schon von Fehlkalkulationen oder Fehlannahmen, das hatten wir im Kalten Krieg ein paar Mal, drastisch erhöhen mit eben einer riesigen Fallhöhe im Fall von Atomwaffen, wenn da was schief geht. Vom INF-Vertrag kommen wir zum Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Unterlüß bei Celle in einem Interview mit Jackie. Wieso ist Rheinmetall so interessant für antimilitaristische Proteste? Rheinmetall ist sehr interessant für antimilitaristische Proteste, vor allem in letzterer Zeit wegen der Beteiligung bzw. wegen der Benutzung von Panzern, die unter anderem mit Komponenten von Rheinmetall ausgestattet sind, von der türkischen Armee gegen Afrin zum Beispiel, also die völkerrechtswidrige Invasion bzw. der Angriffskrieg von der Türkei gegen Afrin in Nordsyrien, wurde auch mit Hilfe von Panzern durchgeführt, wo Rheinmetall unter anderem die Kanonenrohre gemacht hat. Das hat einerseits dazu geführt, dass viele Gruppen, die sich auch solidarisch erklären mit dem demokratischen Projekt in Rojava, dass sie sich dann auch praktisch fokussiert haben auf Rheinmetall da als Unternehmen, was davon profitiert. Und andererseits gab es auch immer mehr Empörungen und eine Konzentration auf die Machenschaften von Rheinmetall wegen der Verwendung von Sprengköpfen des Konzerns im Krieg in Jemen von Seiten Saudi-Arabiens. Also es wird an Saudi-Arabien geliefert, die das dann einsetzen, um damit den Jemen zu bombardieren. Das hat mit dazu geführt, diese zwei Punkte, dass vermehrt Rheinmetall in den Fokus von antimilitaristischen Gruppierungen in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Italien geraten ist und in der Schweiz auch. Rheinmetall ist nur ein Militärunternehmen oder hat es auch noch eine zivile Sparte? Rheinmetall hat auch eine zivile Sparte, also es gibt die Automobilsparte und die sogenannte Defense-Sparte, also das ist die Rüstungssparte. Und in der Vergangenheit war die Automobilsparte sogar relevanter, was die Gewinne und Profite betrifft. Das hat sich mittlerweile gewendet. Und mit der aktuellen Aufrüstungswelle, Aufrüstungstrend, den man ja fast weltweit beobachten kann, hat sich das dann geändert und Rheinmetall verdient jetzt mehr durch die Rüstungssparte als durch den automobilen Teil. Ändert sich gerade immer mehr und wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch weiter ändern, weil Rheinmetall stehen sehr große Aufträge ins Haus, die nochmal die Rüstungssparte weiter festigen würden. Und es steht vielleicht auch eine Fusion an, die das eben so weiter ausbauen würden. Von daher ist es absolut sinnvoll oder sinnig, dort ein Protestcamp zu machen. Was soll denn da passieren und wo ist das überhaupt, dieses Hauptwerk von Rheinmetall? Ja, das ist in Unterlüß, also das ist nochmal im Norden von Hannover, in der Nähe von Uelzen auch. Da gibt es einerseits ein Waffentestgelände, es gibt auch zwei Fabriken dort und das war auch mit so das erste Gelände, was Rheinmetall hatte. Also Rheinmetall gibt es jetzt ja seit so ziemlich genau seit 100 Jahren, also seit 1889. Und bereits da gab es praktisch dieses Waffentestgelände in Unterlüß. Und in den Werken wurden dann auch im Ersten Weltkrieg Zwangsarbeiterinnen, französische Kriegsgefangene unter anderem eingesetzt und dann im Zweiten Weltkrieg wurden ebenfalls etwa mehr als 30.000 Zwangsarbeiterinnen eingesetzt, auch viele jüdische Zwangsarbeiterinnen. Und denen wird dann auch gedacht, auch im Rahmen des Camps. Es gibt die sogenannte Straße der Erinnerung, wo man eben den Weg markieren will, den die Zwangsarbeiterinnen zurücklegen mussten. Seither ist Rheinmetall zu mit dem größten Rüstungsproduzenten der Bundesrepublik aufgestiegen. Und den Ursprung des Ganzen nimmt es mehr oder weniger in Unterlüß. Und bis heute ist Unterlüß wichtig für das Unternehmen und damit ein guter Angriffspunkt für uns. Was findet dann konkret statt? Es wird verschiedene Workshops geben. Also es ist ein buntes Mischmasch an verschiedenen Aktivitäten. Also das Ganze geht am 1. September los. Und es gibt Vorträge, die sich einerseits auseinandersetzen mit Rheinmetall selbst. Also wir werden uns anschauen, was Rheinmetall genau in Unterlüß macht und uns genauer einfach auch mit der Geschichte und mit den aktuellen Entwicklungen des Konzerns auseinandersetzen, die uns nämlich auch immer aufzeigen, wie sich Widerstand dann auch weiterentwickeln kann und was weitere, ja sagen wir mal, Angriffsziele sind, Protestorte, die sich durch die Entwicklung ergeben. Wir werden uns allgemein auch mit militaristischen Fragen auseinandersetzen, sowas auch wie Gender und Militär, Männlichkeit, Maskulinitäten. Wir werden uns auseinandersetzen mit feministischen Aktionismus im antimilitaristischen Bereich. Wie kann eine feministische, antimilitaristische Aktion aussehen? Es wird genau diese Erinnerungsarbeit geben und weitere Diskussionen, wie antimilitaristische Kämpfe in den nächsten Jahren aussehen können, wie es weitergeht, das dann zum Abschluss des Camps. Und das Programm ist abrufbar unter rheinmetallentwaffnen.noblogs.org. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass dieses Jahr im Rahmen von dem antimilitaristischen Camp auch feministische Auseinandersetzungen doch einen großen Raum kriegen. Es wird feministische Pläne geben. Und dann auch gemeinsame Pläne natürlich. Und das ist doch eine ganz interessante Entwicklung, finde ich. Also ich freue mich drauf, dass das so viel Platz kriegt dieses Jahr auf dem Camp. Und die Panzer, die von der türkischen Armee benutzt werden, werden wir auch über Kurdistan sprechen und über die aktuelle Entwicklung in der Türkei und der Stärkung des Regimes durch die Bundesregierung, unter anderem durch Waffenexporte. Du hattest jetzt die feministischen Treffen hervorgehoben. Gab es eine bestimmte Diskussion in der Vorbereitung oder insgesamt in der antimilitaristischen oder Friedensszene, dass feministische Perspektiven nochmal wichtiger geworden sind? Oder ist es einfach, weil feministische Gruppen mehr vorbereitet haben dieses Jahr? Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dieser Workshop zu feministischen Aktionismus ist praktisch entstanden durch einige Mitstreiterinnen, also in dem bin ich tatsächlich auch beteiligt. Wir hatten das Bedürfnis, einmal uns zu organisieren, praktisch als Flint, also als Frauen, Lesben, Inter, Trans, Non-Binär, um eben auch aus verschiedenen Mechanismen, die es auch in antimilitaristischen Gruppen gibt, ein bisschen rauszubrechen. Also das heißt, dass man mal kritisch reflektiert, was das Redeverhalten ist, auch von uns selber, beziehungsweise dass wir einen Raum haben, wo wir uns organisieren, um dann gestärkter auch wieder gemeinsam mit anderen Sachen machen zu können, dass wir mal die Möglichkeit haben, alle möglichen Aufgaben zu übernehmen und einfach diskutieren, wie wir besser werden können, inklusiver werden können und damit auch besser politisch agieren können. Also das ist praktisch entstanden aus so unserer gefühlten Notwendigkeit, unserem Bedürfnis, das auszuprobieren, uns auszutauschen und zu stärken. Wie das mit den anderen ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es mich überrascht und sehr gefreut hat. Wenn ich jetzt hier noch so weiter in das Programm gucke, am Montag beginnt es inhaltlich, wie die Friedensbewegung vielleicht auch rechtsoffen sein kann. Also es gibt sowas diskursiv Selbstreflektierendes, dann geht es um eben Palästina-Israel gleich am Montag auch. Und dann hatten wir ja schon, dass es um Kurdistan gehen wird und feministische Perspektiven gibt und eben die Erinnerungsarbeit an NS-Sklavenarbeiterinnen. Was erwartet einen denn sonst noch, wenn sie oder er zum Camp kommt? Ja, also wie gesagt, dieser Internationalismus hat einen großen Raum. Dazu gibt es auch nochmal extra eine Veranstaltung zur internationalen Solidarität, etwas allgemeiner gefasst. Es gibt auch dann Auseinandersetzungen mit anderen militaristischen, sag ich mal, Aspekten oder Themen, so wie zur Kriegsführung mit Drohnen oder auch psychologischer Kriegsführung. Es wird auch einen historischen Vortrag, sagen wir, geben zur Desertion und Militärstreik beim Ersten Weltkrieg. Und ansonsten wird es auch verschiedene Aktivitäten geben. Also es gibt einerseits eine Tagesexkursion, die es möglich machen wird, sich den Truppenübungsplatz anzuschauen, der in ein Biosphärenreservat verwandelt werden soll. Es wird am Freitag die Blockade geben und am Samstag die Demo, wo hoffentlich zahlreiche Leute kommen. Und es wird auch erwartet, dass Leute zum Teil erst dann spätestens für die Blockade da sind. Und wer früher da ist, kann die Zeit mit diesen ganzen vielen spannenden Workshops und Vorträgen verbringen. Es gibt dann auch immer wieder die Möglichkeiten des Zusammenkommens und des Kennenlernens. Dafür gibt es in den Abendstunden dann extra Treffen und es wird auch Konzerte geben und eine Kabarettaufführung und ja, verschiedene Möglichkeiten, sich da kennenzulernen. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer gut kennenlernen, wenn man dann verschiedene Schichten übernehmen möchte, von Schnippeln bis Aufbau, Abbau und Sonstigem. Und also aktionistisch wird es am Freitag eine Blockade wahrscheinlich von dieser Rheinmetall-Fabrik geben und am Samstag diese Demonstration. So grob, was sollte Menschen da vorbereiten? Ich denke, dadurch, dass die Blockade ja auch angekündigt ist, ist es eigentlich jetzt nicht etwas sehr Eskalatives als Aktionsform erstmal. Ich denke, das können alle mitmachen und an Vorbereitung muss man eigentlich nur aufs Camp kommen. Man muss auch gar nicht allzu sehr dann schon vorbereitet haben oder so. Es wird auch Aktionstrainings geben. Und ansonsten, wenn man auch früher da ist, durch die verschiedenen Momente, wo man sich kennenlernen kann oder auch in dem Workshop zu feministischen Aktionismus, kann man dann auch Ideen vorbereiten oder ausarbeiten im Laufe der Woche oder auch später. Wie viele Menschen werden erwartet? Also es gab ja einmal schon, also letztes Jahr dieses Camp. Wie viele Leute waren da und wie viele werden jetzt so erwartet? Ja, da kann man nur Schätzungen abgeben. Also ich muss sagen, dass ich es letztes Jahr nicht geschafft habe hinzufahren. Ich weiß, dass bei der Demo rund 500 Leute waren, bei der Blockade etwa weniger als 100. Ich hoffe, dass es dieses Jahr anders aussehen wird, dass wir zahlreicher sein werden. Man muss dazu auch sagen, also das ist zumindest mein Eindruck, dass die Mobilisierung, zumindest in Süddeutschland, wo ich es aktiv auch mehr mitkriege, doch weitaus besser läuft als letztes Jahr. Also das haben wir auch letztes Jahr nicht so gut hingekriegt. Ich denke, dieses Jahr ist es doch besser und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir einige hundert Leute sein werden, das ganze Camp über. Es geht darum, die antimilitaristische Kritik an Rheinmetall nochmal eine Woche lang in die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, auch Druck auszuüben auf Rheinmetall. Also wir haben da ja schon verschiedene Aktionen in den letzten Jahren gehabt und gesehen. Also wie gesagt, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Italien. Und es gab schon verschiedene kleinere Erfolge. Jetzt hat Rheinmetall zum Beispiel auch gesagt, dass sie aus Sardinien zunächst für 18 Monate, also ebenfalls so einen Ausfuhrstopp machen, wie es hier der Fall ist. Die Reaktionen von den Mitstreiterinnen in Italien sind, dass sie sehr skeptisch sind, also dass es durchaus anerkannt wird, dass die Öffentlichkeit da durchaus Druck gemacht hat, dass es nicht mehr so einfach ist für Rheinmetall, eben weil es immer mehr in die Öffentlichkeit gezerrt wird, durch verschiedene Aktionsformen auch. Aber dass es noch lange nicht reicht, weil Rheinmetall eine lange Geschichte hat von verschiedenen Strategien, die sie anwendet, um Rüstungsexportrichtlinien aus dem Weg zu gehen oder auch den Produktionsregulierungen eben auszuweichen und Profite mit Bomben zu machen. Sollten wir das Camp noch einordnen in andere antimilitaristische Aktionen, die folgen werden? Man hofft ja immer bei Camps, dass da gute Vernetzung stattfindet und auch das Zusammenrücken von Bewegungen und Gruppen und dass durch gemeinsame Erfahrungen da oder die Entwicklung von Ideen abends beim Essen oder so, dass sie dann auch nach dem Camp Zeit finden, umgesetzt zu werden. Ich freue mich vor allem auch drauf, also verschiedene Mitstreiterinnen aus der ganzen Republik kennenzulernen und auch darüber hinaus. Also ich freue mich auch auf den Besuch aus Sardinien und hoffen wir auch aus Südafrika. Und wir können nur hoffen, dass es nicht dann praktisch mit dem Camp dann vorbei ist, sondern dass weitere Ideen entstehen, wie es weitergeht. Also es gibt dann ja auch am letzten Tag des Camps den Ausblick, wo auch die Möglichkeit gegeben ist, dass wir alle zusammen darüber diskutieren, wie es an dem Punkt weitergeht und was die nächsten Aktionen sind, die dem Camp folgen könnten. Je mehr Leute wir sind, desto mehr Ideen haben wir und desto mehr Aktionen wird es hoffentlich geben. Okay, also auf jeden Fall meinst du, ist es gut, als Antimilitarist dorthin zu kommen oder Antimilitaristin? Ja, das denke ich auf jeden Fall, weil wenn wir uns anschauen, wie die aktuellen Entwicklungen sind, also jetzt auch mit der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja deutlich gemacht hat, dass sie weiter das Militär stützen will, die Arbeit in der Bundeswehr attraktiver gestalten möchte und so weiter und so fort. Also immer wieder wird dieses 2% des Bundesinlandprodukts angepeilt als Militärhaushalt, als Budget. Das sind alles Punkte, die uns zeigen, dass die Militarisierung hier weiter ansteigt und es liegt an uns, den Ganzen etwas Bremsendes entgegenzusetzen. Und ja, die aktuelle Spannung auch mit Russland, die Aufkündigung des INF-Vertrages, da freuen sich gerade die Rüstungsfirmen auch hierzulande und das ist ja dringend an uns gelegen, aktiver zu werden hoffentlich und es schwieriger zu machen. Also nicht nur auf Rheinmetall bezogen, sondern auch ganz allgemein auf die aktuelle Entwicklung, die wir hier beobachten müssen. Alle Infos zum Rheinmetall-Entwaffnen-Camp findet ihr unter rheinmetall-entwaffnen, zusammengeschrieben, .noblogs.org. Vom Rheinmetall-Entwaffnen-Camp kommen wir zu dem geplanten Polizeigesetz in Baden-Württemberg, über das uns Alex informiert. Wir haben ja eine schwarz-grüne Regierung, beziehungsweise eigentlich eine grün-schwarze, um genau zu sein. Und die hat schon vor fast 2 Jahren schon mal das Polizeigesetz verschärft. Und jetzt haben wir eben praktisch gerade den neuesten Vorstoß. Da rumort es auch schon seit November letzten Jahres. Und da gab es dann einen Wunschzettel von dem CDU-Innenminister Strobel, der ja praktisch so einen Forderungskatalog hatte, was denn da drin sein soll. Da gab es auch schon ein internes Dokument, was da drin sein soll. Und öffentlich bekannt ist außer diesem Wunschzettel noch nichts. Aber es deutet gerade einiges darauf hin, dass da eben hinter den Kulissen schon Gesetzentwürfe zirkulieren innerhalb der Regierungsparteien und dass man das dann möglichst schnell im Herbst durchbringen will. Was da drin ist jetzt in dem neuen Polizeigesetz, kann man deswegen eben auch noch nicht genau sagen, aber was auf diesem Wunschzettel damals stand, den man vielleicht irgendwie als Verhandlungsgrundlage sehen kann, das war zum einen eine massive Ausweitung der Schleierfahndung, also sprich der anlasslosen Personenkontrolle. Also normalerweise braucht man ja einen Grund, um jemanden zu kontrollieren. Und das soll jetzt eben möglich sein, das anlasslos zu machen in einem 30 Kilometer breiten Streifen entlang der Staatsgrenzen. Und in diesem Streifen liegen dann eben auch Großstädte wie Karlsruhe oder Freiburg oder Konstanz, in deren Innenstädte man dann einfach anlasslos Personen kontrollieren könnte. Also an der Grenze zu Schweiz und Frankreich. Genau. Ein weiterer Punkt, der drin ist, oder der drin sein wird voraussichtlich, ist die Möglichkeit einer Online-Durchsuchung mit einem Staatstrojaner, also einer staatlichen Schadsoftware, mit der man ein Gerät, also zum Beispiel ein Smartphone oder ein Laptop, infiziert. Also der Staat infiziert dieses Gerät. Und sowas gibt es auch bisher schon in Baden-Württemberg, allerdings eben nur zur Auslesung der laufenden Kommunikation. Das war in der letzten Verschärfung mit drin. Und jetzt soll es eben dann, wenn es nach dem Innenministerium geht, bald möglich sein, alle Daten auszulesen. Das nennt man dann Online-Durchsuchung. Und dann könnte man praktisch einfach alles, was auf einem Gerät eben gespeichert ist, also zum Beispiel GPS-Daten, Kommunikation aus der Vergangenheit, Inhalte von Apps, Browserverläufe, Passwörter, alles Mögliche im Grunde könnte man dann so praktisch überwachen, was ein ziemlich übler Eingriff ist in die Privatsphäre. Ja, außerdem sollen Vorkontrollen bei Demonstrationen erleichtert werden. Also das ist bisher auch schon gängige polizeiliche Praxis, das zu machen. Also bei Demonstrationen, wo sie eben befürchten, dass es eben zu Gewalt kommen könnte oder wenn sie eben, ja, wenn es vielleicht auch einfach unliebsamer Protest ist, werden eben am Rande der Demonstration dann eben Vorkontrollen durch die Polizei durchgeführt, was eigentlich illegal ist, weil das sehr einschüchternd natürlich ist, wenn man auf eine Demonstration möchte und da dann erstmal kontrolliert wird, bevor man noch ankommt. Und da gab es dann auch immer wieder Urteile, die eben nachträglich das dann immer wieder für illegal auch erklärt haben, weil eben der Zugang zu einer Kundgebung oder einer Demonstration, der muss frei sein, weil es ist ja ein Grundrecht, dass man sich versammeln darf. Und naja, es wurde aber trotzdem gemacht und jetzt soll das aber praktisch nachträglich legalisiert werden. Das wird dann auch noch viel mehr werden voraussichtlich, wenn das durchkommt. Ein weiterer Punkt sind Bodycams, die wurden auch schon vor längerem eingeführt, also Kameras, die Polizistinnen oder Polizisten am Körper tragen, die dann mitfilmen in manchen Situationen, die PolizistInnen selber aussuchen können. Und die sollen jetzt eben auch in Wohnungen oder auf Privatgelände eingesetzt werden dürfen. Also bisher war das eben nur an öffentlich zugänglichen Orten möglich. Jetzt wäre das dann eben demnächst auch möglich, die in Wohnungen einzusetzen. Es ist außerdem so, dass präventive DNA-Untersuchungen eingeführt werden sollen. Also ja, rudimentär wird das bisher auch schon gemacht, aber würde das neue Gesetz durchkommen, dann wäre es eben so, dass man aus der DNA, die man zum Beispiel an einem Tatort findet, könnte man dann praktisch die Haarfarbe und die Augenfarbe, die Hautfarbe und was eben besonders problematisch ist, eben auch die biogeografische Herkunft einer Person dadurch ermitteln. Die Technologie dafür steht noch ziemlich am Anfang und macht nur sehr ungenaue Angaben, was dann eben problematisch ist, weil tatsächlich letztendlich wird ja die biogeografische Herkunft ist auch eigentlich eine Umschreibung dafür, ob man eben gegen einen Europäer da gerade ermittelt oder einen Nicht-Europäer, was eben die Gefahr bietet, dass es da einen rassistischen Bias gibt, weil wenn rauskommt bei der Untersuchung, dass die Person ein weißer Europäer ist, dann kann man da nicht sinnvoll irgendwelche neuen Ermittlungsschritte dann einleiten, weil das grenzt die Tätergruppe ja nicht wirklich ein. Wenn es eine gemischte Herkunft anzeigt, dann ist die Vorhersagegenauigkeit zu ungenau, um da überhaupt irgendwas rauszulesen. Und eigentlich im Grunde nur, wenn es eben eine Person ist, die eindeutig nicht aus Europa kommt, dann lässt sich daraus überhaupt irgendein Rückschluss ziehen, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Das heißt, da wären eben dann ja, gerade eben nicht weiße Personen besonders stark betroffen. Und ja, noch eine weitere Neuerung, die geplant ist, und das ist in meinen Augen auch das Heftigste, ist, ähnlich wie in Bayern, so eine Art Unendlichkeitshaft einzuführen, also eine unendlich verlängerbare Präventivhaft für sogenannte Gefährder, also Menschen, die jetzt strafrechtlich nicht unbedingt schon in Erscheinung getreten sind oder denen auch juristisch nichts vorgeworfen wird, sondern einfach nur präventiv, also ja, allein aufgrund des Verdachts, dass die Person gefährlich sein könnte, könnte man eine Person dann eben immer wieder um 3 Monate verlängerbar in Haft stecken. Und dieses Gesetzespaket wird seit November zwischen den Grünen und CDU-Landespolitikern in Baden-Württemberg diskutiert. Genau, also es ist so, dass die CDU da ja praktisch die Hardliner spielen, während die Grünen eher bremsen, aber man sollte sich da auf keinen Fall auf die Grünen auch verlassen, weil sie eben auch das alte Polizeigesetz, wo eben auch schon echt heftige Sachen drin sind, auch schon mit verabschiedet haben, ohne große Diskussion. Insofern ist es halt auch wichtig, den Druck auf die Grünen aufrechtzuerhalten, dass sie da dem Gesetz nicht zustimmen, weil ohne den öffentlichen Druck würden sie dem wahrscheinlich durchaus auch zustimmen. Also sie haben zu dem neuen Gesetzentwurf gemeint, dass sie es zunächst mal ablehnen in der Form. Andererseits ist aber auch vollkommen klar, dass die Landesregierung plant, nochmal an das Polizeigesetz ranzugehen. Und das wird vermutlich auch passieren das nächste halbe Jahr. Und warum plant die Regierung von Baden-Württemberg überhaupt eine Ausdehnung der Polizeibefugnisse? Wenn Mensch so als kritischer Beobachter Presse liest, hat Mensch eher den Eindruck, die Polizei müsste mehr kontrolliert werden. Ja, also das würde ich auch genauso sehen. Gerade auch jetzt, wenn zunehmend immer offensichtlicher wird, dass auch zum Beispiel Nazis im Staatsapparat sind und auch zum Teil ja Terrorpläne haben. Oder ja, NSU 2.0 ist da zum Beispiel so ein Stichwort. Ne? Und man gibt der Polizei aber trotzdem immer mehr Befugnisse und mehr Befugnisse. Und ja, anstatt eben da Möglichkeiten zu schaffen, um sie besser zu kontrollieren. Und ja, begründet wird das Ganze seitens der Landesregierung damit, dass man eben sagt, ja, es gibt da eine EU-Datenschutzrichtlinie und es gibt ein Urteil vom Verfassungsgericht von 2016 ist das beides, wo man praktisch eh nochmal nachbessern muss am Polizeigesetz, weil da eben zum Beispiel Löschfristen angepasst werden, also wann irgendwelche Datensätze gelöscht werden müssen. Und das ist ja eigentlich zunächst mal was Gutes. Also es ist eine leichte Verbesserung in Sachen Privatsphäre da auch absehbar, weil man da eben eigentlich über das Verfassungsmäßige hinausgeschossen ist und das eigentlich verfassungswidrig ist an manchen Stellen, so wie es jetzt gerade im Gesetz auch steht, so wie in manchen anderen Ländern auch. Allerdings wird es praktisch als Anlass genommen, dann eben an das ganze Gesetz nochmal ranzugehen. Und was auch super spannend ist, ist, dass ja eben 2016 diese Datenschutzrichtlinie und auch dieses Urteil schon da waren und man Ende 2017 das letzte Mal verschärft hat und damals das aber nicht eingearbeitet hat, weil man eben damals schon offensichtlich geplant hat, nochmal da eine Novellierung des Polizeigesetzes zu machen, weil man hätte das super gut auch damals schon einarbeiten können, das wäre kein Problem gewesen. Es gab dann tatsächlich auch mal eine Anfrage im Landtag, wo eben gefragt wurde, naja, warum hat man das denn nicht damals schon gemacht? Die Antwort war dann tatsächlich wortwörtlich, aus Zweckmäßigkeitserwägungen hat man das nicht gemacht. Also das ist ja auch lustig, also das ist ja praktisch eine Antwort, die keine ist. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann merkt man, naja, die haben eben einfach geplant, da nochmal so mit so einer Salami-Taktik da das Stück für Stück zu verschärfen und dann eben nochmal ranzugehen. Es sind ja teilweise ziemlich auch fast schon sinnlose Vorschläge. Also wenn ich jetzt einen Computer hacke und darin Daten verändern kann, das kann ich ja, wenn ich auf alles Zugriff habe, dann die ganzen Daten sind dann ja eigentlich nicht mehr als Beweis zu gebrauchen. Also es sind ja auch so Sachen jetzt dabei, was du aufgezählt hast, gleich beim ersten Punkt anzufangen, dass eigentlich es überhaupt nicht die Strafverfolgung verbessert, ne? Nee, würde ich so auch nicht sehen. Also es ist ja im Gegenteil eigentlich enorm gefährlich, wenn der Staat auf private Geräte zugreifen kann und eben, wie du schon gesagt hast, da eben auch Daten manipulieren kann gegebenenfalls. Ich befürchte allerdings, dass das eben trotzdem vor Gericht dann auch anerkannt wird als Beweis, diese Daten, die man dann durch so einen Überwachungseinsatz mit einem Staatstrojaner eben hätte. Aber ja, natürlich führt es auch überhaupt nicht zu mehr Sicherheit. Also schon allein auch deswegen, weil auf einmal der Staat oder die Polizei ein Interesse daran hat, Sicherheitslücken offen zu halten, anstatt sie zu schließen, um eben selber diese Sicherheitslücken zu nutzen, um dann eben Schadsoftware auf Geräte spielen zu können. Und das war bisher eigentlich auch ein Vorgehen, was vor allem militärische Cyberkommandos und eben Geheimdienste genutzt haben. Und jetzt ist es eben neu und das ist eben auch Militarisierung von Polizei, dass jetzt eben die Polizei auch solche Verfahren nutzt. Und zeichnet sich da schon was ab an Reaktionen von der Bürgergesellschaft oder dergleichen auf diesen neuen Verschärfungsvorstoß? Ja, also während es bei der letzten Verschärfung wirklich überhaupt keine Proteste gab, weil man das verschlafen hat und es ziemlich schnell auch ging tatsächlich, ist es so, dass sich jetzt schon ein Protest regt, obwohl man ja noch nicht mal den konkreten Gesetzentwurf vorliegen hat. Also es gab im Januar in Freiburg eine erste größere Demonstration mit ein paar hundert Leuten und dann gab es in mehreren kleineren Städten in Baden-Württemberg in letzter Zeit Kundgebungen und Demonstrationen. Und dann gab es jetzt am 13. Juli eine größere Demonstration mit ungefähr 2000 Teilnehmenden in Stuttgart, die ziemlich dominiert war auch vom linken Spektrum. Aber es gibt auch schon eine Vernetzung zum Beispiel unter Fußballfans, die ja auch ziemlich stark betroffen sind von diesen Polizeigesetzverschärfungen, weil häufig an Fußballfans auch viel ausprobiert wird erstmal in der Polizeiarbeit, weil Fußballfans eben ja keine Lobby haben und sich da noch schwerer dagegen wehren können als jetzt andere Gruppen. Und naja, deswegen ist das für die sicherlich auch ein interessantes Thema und da gibt es jetzt auch schon Pläne, dann im Oktober nochmal eine größere Demonstration zu machen. Also gerade von den VfB Stuttgart Ultras sind da einige Gruppen, die da ziemlich interessiert das verfolgen und da auch schon Spruchbänder im Stadion zeigen und die werden dann am 12. Oktober auch auf die Straße gehen in Stuttgart und ja, in vielen anderen Städten hoffentlich auch. Wir werden es sehen. Und gibt es dadurch irgendeine Diskussion auch, die angestoßen wurde, inwieweit überhaupt Polizeigesetze sinnvoll sind oder dergleichen, die also immer weitergehende Befugnisse den Polizeikräften einräumen? Wurde schon insofern eine Diskussion angestoßen, dass die Grünen gerade da ziemlich vorsichtig sind und sich sehr bedeckt halten, was das ganze Thema anbelangt, weil sie eben wissen, dass da eben unter Umständen, wenn es für sie blöd läuft, so sein kann wie in Bayern, wo dann eben Zehntausende auf die Straße gehen gegen so ein neues Polizeigesetz, was jetzt in dem Fall in Bayern von der CSU verabschiedet wurde. Ja, und hier in Baden-Württemberg würde es halt für die Grünen auch unter Umständen bedeuten, dass sie einige Stimmen dann auch verlieren bei der nächsten Wahl, wenn man es eben schafft, dieses Thema in der Breite in die Gesellschaft zu tragen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall Diskussionen. Gerade auch diese Vernetzung zwischen linken Kräften und Fußballfans ist jetzt auch eher was Neues, dass man da dann auf einmal Seite an Seite steht gegen diese Verschärfungen. Das war der antimilitaristische Podcast Anfang September. Alles weitere findet ihr online unter imi-online.de und tschüss. Musik.